Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 447 Monopolisten. Oh, Thema heute: Qualcomm wird durch die USA zum Zwang. News gab es auch jede Menge in der Community. Blätter ich heute mal ganz zwanglos in der Line-Community, im Chat, in den Artikeln dort herum. Und die App der Woche, auch diesmal kein Spiel, unglaublich. Ja, wenn ihr schon vielleicht an meiner Stimme merkt, ich bin heute so richtig müde. Oh, ich könnte jetzt gerade mich hinlegen und schlafen. Aber es gibt noch viel zu tun, bis der bis die beiden Netcasts hochgeladen sind und alles, wird es jetzt noch eine ganze Zeit lang dauern. Und oh, ich kann nicht mehr. Nützt ja nichts, da muss ich durch, ja. Und wenn ihr, wie gesagt, heute noch weniger Konzentration bei mir entdecken könnt als sonst, dann wisst ihr ja, woran es liegt, ja. Da, ne, wie ich schon in der Community geschrieben habe, die Amis sind schuld, ne, sowieso. Super Bowl. Ja, ich habe vom Super Bowl habe ich auch noch in der Rios Wochensicht geredet drüber. Könnt ihr also auch mal reinhören, wenn euch das interessiert. Da sind noch ein paar andere interessante Sachen dabei. Okay, dann komme ich mal zum Thema. Qualcomm wird durch die USA zum Zwang. Ihr habt es in den letzten Wochen ja schon sicherlich hier auch verfolgt. Und auch ansonsten sind ja die ganzen Medien voll mit Berichte und Lügen und so weiter über Huawei und Honor. Und auch vielleicht auf der anderen Seite, ja, ganz klar. Wie immer liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte. Ne? Aber ich habe auch einen Link in der Rios Wochensicht zu einem Tweet von Kim.com veröffentlicht, der sagt da redet da mal ein bisschen Tacheles und sagt also, dass die USA eben Huawei für Sachen verantwortlich macht, die von der US-Regierung bereits seit Jahrzehnten ganz normal und einfach so ja gemacht wird. Und dann ja, regt man sich so darüber auf, dass das vielleicht andere jetzt auch machen. Ich weiß nicht, aber naja, so zwiegespalten ist das ja schon generell gewesen. Ja, aber ich möchte gar nicht jetzt groß hier auf dieses auf dieses politische Problem eingehen. Nein, ich möchte euch sagen, was das bedeutet für die Netztechnik. Das bedeutet ganz einfach, dass Qualcomm durch den Zwang der USA der einzige 5G-Anbieter sein wird in der allergrößten Teil der Welt. Und keine Auswahlmöglichkeiten mehr gibt und dass dadurch auch Firmen in Bedrängnis kommen können, die eigentlich gar nicht auf der oder das Ziel der USA sind. Hoffe ich zumindest, ja. Sehe ich jedenfalls keinen Grund dafür. Und zwar sind es vor allem Sony, LG und HTC. Diese Firmen können das Problem mit dieser Qualcomm-Netztechnik wesentlich schlechter wegstecken. Denn dadurch werden Kosten fällig, die diese Firmen nicht mehr tragen können in ihrer Mobilsparte. Ich sag's auch gleich noch bei Sony und LG, mit anderen Nachrichten, die auch diese Woche reinkamen. Das verdeutlicht nochmal das Problem. Bei HTC wissen wir es alle schon, ja. Also HTC kann keinen Cent mehr ausgeben, müssen aber Millionen und Abermillionen mehr ausgeben deswegen. Denn die Netztechnik ist jetzt eine fremde Netztechnik mit relativ restriktiven Lizenzbedingungen. Ja, und das sieht man jetzt auch sogar gegen Apple, ja. Und somit hat eben HTC, da muss ich sagen, also HTC, ich weiß nicht, wie die das überstehen sollen. Also wenn der Wechsel dann eben stattfindet zu 5G und es einigermaßen anläuft, ja, dann ist es natürlich auch ein Riesenproblem. Ich selbst werde, ich meine, es ist im Moment noch eh kein Thema, aber ich selbst werde natürlich die Nutzung von 5G so lange wie möglich herauszögern und nicht auf diesen, keine Geräte kaufen, die diese Netztechnik verwenden, sofern das dann irgendwann überhaupt noch möglich ist, ja, weil da mache ich mir auch keine Idee, das wäre ungefähr so, wie wenn man eben früher gesagt hätte, ich nehme keine LTE-Handys. Ich habe zwar nie im Pfifferling auf LTE gegeben, solange eben die Netze noch nicht vernünftig ausgebaut waren und da gingen natürlich auch die Meinungen auseinander. Aber sagen wir mal, noch während das Original Pixel, also 2016 rauskam, habe ich eigentlich auf LTE keinen großen Wert gelegt. Ja. Dann kam tatsächlich ein Umstoß noch in diesem, Umsturz noch im gleichen Jahr und wo man dann sagt, okay, also jetzt wird es langsam vernünftig. Die Preise sind okay und die Netzabdeckung ist okay. Und es macht auch Sinn, weil die 3G-Netze eben total überlastet waren schon. HSDPA war eben dicht. Bis zu dem Zeitpunkt war das Problem ja eigentlich, dass LTE gar nicht mehr so viel, also gar nicht so viel mehr an Geschwindigkeit bietet als zum Beispiel ein HSDPA Plus von mir aus Vodafone. Ja. Und da ging es eigentlich nur um die Netzverfügbarkeit und die war dann auf einmal eben bei 4G vor allem, bei 3G vor allem eben bei bestimmten Netzbetreibern, ich sagte nur O2, war also so katastrophal, dass da dann also wirklich auch der Wechsel auf LTE-Netze tatsächlich sinnvoll war. Aber ehrlich gesagt, die Geräte hatten dann einfach LTE, obwohl mir es egal war. Ne? Hier, also wenn ich hier jetzt zum Beispiel speziell gesagt hätte, nö, ich möchte das nicht, ich möchte kein Gerät mit der Funktion mit LTE oder wie hier eben, ich möchte jetzt dann eben so lange wie möglich kein Gerät mit 5G-Unterstützung. Ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt umsetzen soll. Also es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen naiv vielleicht, ja, zu denken, dass das was ändern wird. Aber mir egal, ja, ich bin da ein sehr prinzipieller Mensch, ja, und deswegen werde ich natürlich aus Prinzip, solange wie es nur irgendwie geht, 5G-Netze nicht nutzen, vor allem, weil auch nicht erwartet wird, dass das in absehbarer Zeit eine wirkliche lohnende, sag ich mal, Konkurrenz zu 4G ist, ja. Ich weiß, da würde ich jetzt wieder widersprochen kriegen, aber die Erfahrung, die Praxis zeigt ja, dass die theoretisch erreichbaren Geschwindigkeiten noch nicht mal annähernd für die nächsten Jahre erreicht werden und von daher wird sich das Problem so nicht stellen. Mir wäre es am liebsten, wenn ich da dieses 5G gleich überspringen würde und dann gleich die Netztechnik von der nächsten Generation nutzen könnte. Das wird sich dann eben zeigen. Nun gut, mal davon abgesehen, wird es eben diesen Firmen wie HTC nicht viel bringen. Also auch wenn ich jetzt brav meine HTC-Handys weiterkaufe, weil ich sage, nö, 5G, ne, möchte ich nicht. Das können große Firmen, Firmen, die eben mehr im Hintergrund haben, wie zum Beispiel Samsung oder Huawei, ja, die können das eher machen. Die können das 4G eben noch ausnutzen, weil die so viel, ja, sag ich mal, bessere Sachen in ihren Geräten haben und so viel andere Lockstoffe, ja, an ihren Geräten haben. Ich sag eigentlich, Samsung, die kann rausbringen, was sie wollen, das wird ein Renner, ja. Und von daher, wenn jetzt Samsung ein oder zwei Jahre vielleicht hinten dran ist bei 5G, dann können die das sicherlich verschmerzen, die Leute werden das nicht besonders hier sehen. Also ich würde sogar sagen, das hängt davon ab, wie solche großen Firmen, ob sich 5G eben überhaupt durchsetzt, hängt ab von solchen großen Firmen wie Samsung, ja, ob die das pushen. Wenn die sagen, nö, das, wir wollen das nicht hier von Qualcomm, das, die Lizenzgebühren sind zu teuer und zu restriktiv, das machen wir nicht. Wir wollen so lange wie es geht auf 4G setzen, dann wird 5G vielleicht floppen. Ja. Ob das getan wird, wie das getan wird, weiß ich nicht. Sie könnten es aber tun. Und das ist eben genau der Unterschied zwischen Sony, LG und HTC. Die können gar nicht momentan das nötige Kleingeld locker machen, um die Technik 5G in ihren Geräten zu integrieren. Ja? Und damit wird natürlich eine große Schwierigkeit auftauchen für die, also bei Sony, gut, die könnten sich eventuell vielleicht noch querfinanzieren, LG, in der Theorie denke ich auch noch, ja, weil die haben ja auch noch ganz andere Sachen, diese beiden Firmen, nur ob das dann tatsächlich im Konzern gemacht wird, das ist wiederum eine andere Frage, sowohl bei Sony als auch bei LG steht die Mobilsparte momentan oder schon seit einiger Zeit stark unter Beschuss. Und auch bei Sony wurde schon mehrfach im Unternehmen diskutiert, ob diese sogar gestrichen wird. Wenn jetzt die Mobilsparte hinkommt und sagt, okay, wir haben einen neuen Geschäftsplan, wir brauchen so und so viel Milliarden mehr für neue 5G-Equipment zu integrieren und die arbeiten immer noch mit Verlust, ähnlich sieht es bei LG aus, bei der Mobilsparte, dann werden eventuell die Aktionäre hier die Notbremse ziehen. Ja. Das heißt nicht, dass LG und Sony irgendwelche Schwierigkeiten als Firma an sich bekommen, aber sehr wohl in der Mobilsparte. Das heißt, dass es vielleicht zusammen mit HTC bald drei Anbieter weniger gibt, die Smartphones anbieten. Ja. Das werden wir sehen, wie das in den nächsten 1 bis 2 Jahren entwickelt. Wie gesagt, die großen Samsung, Huawei und so weiter, die haben sogar die Macht noch zu sagen, nö, 5G, uns doch egal, ja, brauchen wir nicht. Und trotzdem wird dann eben noch das Ganze ja nach hinten verschoben, ja, mit dem erfolgreichen Ankommen von 5G. Aber jetzt komme ich mal noch zu diesem Problem. Also bei LG geht es offenbar wirklich nicht so toll. Denn die Zahlen von 2018 sind jetzt draußen und die finanziellen Ergebnisse, die erzielt wurden, sind, ja, gelinde gesagt, schlecht. Ja. Man hat 54,4 Milliarden Dollar für LG gezeigt, ja, im gesamten Jahr, was sich erstmal ziemlich viel anhört, ja, aber das dritte Quartal war 7% niedriger als im gleichen Zeitraum 2017. Und man kann durchaus einen Trend erkennen. LG jammert schon seit längerer Zeit herum. Ne? Und die Mobile Communications Division hat in der Tat ein operativer Verlust im ganzen Jahr von 700 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, also das heißt, das Unternehmen macht Gewinn, Riesengewinn, ja, insgesamt mit 10% etwa mehr Profit, ja, als im Vorjahr. Und dann wird durch die Mobilsparte dieses Ergebnis wiederum geschmälert. Da sieht man, dass dann eben diese Mobilsparte auf dem Präsentierteller, auf der Abschussliste ganz schnell landen kann von so einem Unternehmen. Man hat eigentlich dieses LG-Smartphone eigentlich nur noch als Prestige, damit man eben sagt, okay, LG macht auch in Smartphones. Aber wie lange das dann auch noch getragen wird, ist die Frage. Wenn eben sowas passiert, wie zum Beispiel, dass das dritte Quartal schlechter war als das Quartal, also konzernweit schlechter war als das Quartal im Vorjahr, dann fangen natürlich die Vorstände dann zu überlegen, okay, wo kann man da noch ein bisschen was einsparen, und dann ist die Mobilsparte als erstes weg. Ja. Ja. Das wäre auch nicht sehr überraschend. Ja. Denn LG hat auch eben wie Sony immer wieder, sagen wir mal, durchscheinen lassen, dass die die Mobilsparte nicht unbedingt brauchen und dass das auch notfalls wegrationalisiert wird und darauf verzichtet wird. Ja. Bei Sony sieht es ähnlich aus, da ist es sogar noch etwas deutlicher, denn da geht es schon seit ein, zwei Jahren so, dass diese diese Mobilsparte bei Sony eben unter starkem Beschuss ist. Und auch hier kann man schnell, wenn man sich das anguckt, so erkennen, dass der Sony-Konzern gute Gewinne macht. Ja. Da ist von den produktiven Sachen her, ist einzig und allein die Mobilsparte, die ein Minus hat. Ja. Alles andere läuft gut. Riesige Gewinne bei Sony Music, auch beim bei dem Game und Network Services. Ja. Da ist zum Beispiel 73,1, was für eine Einheit das ist. Sind es Millionen? Weiß nicht genau. Billionen Yen, also Milliarden Yen übersetzt, ja, sind es dann hier 73,1 Milliarden Yen operativer Gewinn, ja, und bei der Mobilsparte minus 15,5 Billionen, Milliarden Yen, Entschuldigung, Milliarden Yen, und das ist schon ein Zeichen, dass es, wo dann eben ein Unternehmen ganz normal auch fragt, ja, Leute, was ist hier los, das können wir uns nicht mehr leisten. Entweder macht ihr jetzt Gewinn, eure Sparte, oder ihr werdet eingestellt, fertig. Ich denke, auch hier hat Sony nur noch aus Prestige, ja, seine Mobilsparte. Seit Jahren ist die nicht mehr gewinnbringend und reißt immer mehr Verluste in die Kassen von Sony. Und sobald Sony auch nur Angst hat, dass die Gewinne schmäler ausfallen könnten, wird die Mobilsparte eingestellt. Das gilt eigentlich bei Experten so gut wie sicher. Ja. Und genau wie bei LG, hier auch bei Sony jetzt, durch die neue Netztechnik, die sehr, sehr teuer ist und in die Geräte integriert werden muss, lizenziert werden muss, und es gibt keinerlei Wettbewerb mehr. Die können alles machen jetzt, Qualcomm. Die können alles machen. Ja, die können verlangen, was sie wollen. Das Doppelte, das Dreifache, egal, ihr müsst zahlen. 5G, ihr müsst zahlen, ganz einfach. Ja, dafür hat die USA gesorgt und das ist schon ein ziemlicher Hammer, dass da nicht die Weltgemeinschaft auch mal ein Machtwort spricht und sagt, so, das, so geht das nicht. Ja. Aber wie gelähmt schauen die dazu und lassen sich die Zukunft wegnehmen. Ja. Übrigens auch durch den Wegfall von Huawei als möglicher 5G-Kandidat wird sich auch diese Netztechnik weiter verzögern, denn selbst Qualcomm kann hier wohl kaum diese neuen zusätzlichen Kapazitäten einfach so aus dem Ärmel schütteln, ja, und von daher wird das Ganze auch gebremst werden, was mir ehrlich gesagt auch, ja, eigentlich Jacke wie Hose ist, ich hab's ja schon gesagt, denn von Qualcomm möchte ich kein 5G haben. Nö. Ja, ich habe noch ein Gameplay-Video in die Community gepostet, in die Netcast-Community offline. Habe mich aber jetzt entschlossen, ich setze es doch mal rein. Ich weiß zwar nicht, wie lang das Video online ist oder unter welchen Bedingungen, aber ich habe es mal getan. Also könntest du jetzt auf YouTube angucken. Das ist ein kurzes Gameplay-Video für eine App der Woche, die ich hier schon mal vorgestellt hatte. Das ist Benji Dream Girls Band Party Gameplay. Ja. Und ja, könnt ihr das mal gucken. Ich finde es eigentlich sehr, sehr interessant. Es gibt jetzt hier gerade auch ein neues Event, das ich dort dann gerade durchspiele. Und was heißt durchspielen? Also spiele. Ja. Dieses Rhythmus-Music-Game gefällt mir sehr, sehr gut. Und das ist auch mit ein Grund, wenn die Qualität momentan vom Uncast etwas leidet. Ja, nicht nur der Super Bowl. Ja. Also nicht nur die Amis sind schuld, dass die Qualität leidet, sondern auch die Japaner sind schuld. Ja, die auch. Und zwar nicht nur mit dem Spiel hier, sondern auch noch mit einem Abspann, einem Anime-Abspann. Ja, auch den habe ich schon gepostet in die Line-Community. Tja, also da gibt es auch eine Version, ne, wo man sich das also 10 Stunden am Stück angucken kann auf YouTube. Also das, ja, ich sag dazu jetzt nichts, ja, um mein weiteres Leben nicht hier negativ im Netz darzustellen. Ja, okay. Gmail gibt's im neuen Design. In weiß. Sehr schön. Jetzt kann man das Ding noch besser erkennen, wenn man draußen ist. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Aber ich habe mich auch diese Woche wieder über dieses Theme Thema geärgert, über dieses Thema. Ah, cool. Ja, und zwar Gmail jetzt, also komplett hier, wie gesagt, in weiß, hat ein schönes neues Design bekommen, das neue Material Design, ganz toll, muss ich schon sagen. Also Gmail scheint die einzige App momentan von Google zu sein, die noch richtig gut beisammen gehalten wird. Also ich bin dafür, dass der Verantwortliche von Gmail die Verantwortung für alle Google-Apps übernimmt. Vielleicht wird das dann auch in Zukunft nochmal was. Und das Einstellen von Google-Apps bei mir, also die Nutzungseinstellung von Google-Apps bei mir wird eingedämmt, denn eine App nach der anderen wird bei mir verbannt momentan und ersetzt. Denn ich habe keine Lust mehr, minderwertige Apps zu benutzen oder Apps, die nicht mehr richtig funktionieren. Dann nehme ich lieber von also Alternativen, die dann noch einigermaßen funktionieren. Weniger ist oft mehr. Meizu. Ja, da habe ich ja schon letzte Woche was drüber gesagt. Ich finde es ganz gut, die Idee, also ein öffnungsloses Gerät zu machen. Ein anschlussloses Gerät finde ich nicht so gut, weil ja, also ohne USB halte ich das nicht mehr für okay. Ja, ich möchte eine Schnittstelle haben zum Handy, aber so ohne Öffnungen, ohne Geräteöffnung, das finde ich ganz okay. Das finde ich gut. Das hilft auch, das Gerät noch besser abzuschotten, abzuschirmen, so Staub, gegen Staub und Feuchtigkeit. Aber ich muss sagen, jetzt sind die Preise von der Meizu herausgekommen. Das wird über so eine Indiegogo Company, wie heißt es? Kampagne, ja, finanziert, ne? Und da, wenn ihr also das haben möchtet, das Gerät, müsst ihr dann eben dort das darüber finanzieren. Es ist ja so erst ähnlich wie Kickstarter. Und das kommt dann, kriegt ihr für $1,299. Also, ich befürchte fast, das könnte der Anfang davon sein, dass die chinesischen Handys auch noch total überteuert werden. Wenn diese Kampagne erfolgreich ist, dann könnt ihr damit rechnen, dass in Zukunft auch die China-Geräte nicht mehr günstiger sind als die Geräte. Deswegen tut mir leid, dass ich das sage, auch wenn ich weiß, dass das mit diesem lochlosen Telefon sehr schön ist. Ja, ich hoffe, dass das Ding grandios floppt. Denn das ist genau das, was wir nicht brauchen, ja. China-Geräte zum Preis von Google-Geräten. Dann noch schlimmer, das geht nicht. Ja. Außerdem muss ich sagen, dass das Zero genannte Gerät eigentlich technisch unterlegen ist. Sogar einem Honor View 20. Denn ein Snapdragon 845 mit 5,99 AMOLED-Display, 20 Megapixel Frontkamera, das holt heute niemand mehr hinterm Ofen hervor. Ein 845er Snapdragon für ein Gerät, das noch gar nicht gebaut ist. Also so ganz, klar waren die da wohl nicht so, als die das hier gemacht haben. Ne? Ich meine, das Funding Goal ist relativ gering, $100,000. Wollen die haben, sodass die Kampagne erfolgreich ist. Das dürften die auch ohne Probleme kriegen, denke ich. Momentan liegt es zwar erst bei 29.000, aber wie gesagt 100.000. Ich weiß nicht, was das soll hier mit dieser Kampagne. Die scheint mir doch ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, so ein bisschen PR-Gag zu sein. Als ob die diese Funding, dass sie das Funding bräuchten. Also ich finde das Ganze sehr, sehr dubios. Und ein Meizu-Gerät für $1,299, nee. Und dann auch noch mit den schwachen technischen Daten, noch normal, muss ich da ganz einfach fragen. Also nee, Leute. Also ich bin ziemlich enttäuscht. Ich hoffe, dass da die Vivo-Variante dann vielleicht ein bisschen besser ist. Aber angesichts dessen ist da doch die Erwartung dann hinsichtlich öffnungslosen Smartphones dann doch ein bisschen gesunken. Facebook-Account löschen einfach gemacht. Ich habe es nach Rios Wochenschiff schon erwähnt. Mensch, Angela Merkel hat endlich mal was richtig gemacht. Sie hat ihren Facebook-Account gelöscht. Wahnsinn. Ihr könnt das auch tun. Ja? Ganz einfach. Wie einfach das geht, das zeigt euch hier ein Artikel auf Android Central, ja, und da könnt ihr Schritt für Schritt durchgehen und schon seid ihr von den Klauen von Facebook befreit. Macht es. Ich habe es auch vor etlicher Zeit gemacht, vor einigen Jahren, und es war wie eine Erlösung. Nach einigen Schwierigkeiten war es wie eine Erlösung, und ich kann euch sagen, alle Leute, die denen ihr wichtig seid, die werden sich auch mit euch anderweitig verbinden, in Kontakt bleiben. Da braucht ihr wirklich dieses Facebook nicht mehr dafür. Und es ist gar nicht schlecht, da seht ihr nämlich auch mal, wer euch oder für wen ihr wirklich wichtig seid und wer euch nur so nebenbei, ja, wenn ihr schon mal da seid, ja, nimmt. Ja, genau. Gboard ist bei mir gechust worden, musste jetzt schändlicherweise wieder rückaktiviert werden. Ich bin umgestiegen auf Flexi, ja, war nach einigen Anfangsschwierigkeiten damit dann auch zufrieden, aber leider geht eine App nicht damit. Unsinnigerweise oder ironischerweise ist es sogar eine von denen Apps, die ich installiert habe, um eine Google App zu ersetzen. Ja? Und die funktioniert nicht mit Flexi. Ich habe auch mit dem Entwickler gesprochen und der hat klar gemacht, dass es wenig Aussichten gibt, dass Flexi jemals funktionieren wird. Ich kann nicht genau sagen, wieso es so ist. Entweder nimmt Flexi jetzt irgendeine besondere Stellung ein oder dieses Programm. Ich tippe mal aber eher auf dieses Programm. Das ist Entropen, nennt sich das. Ja, das ist Android Open Office. Aber das nützt mir alles nichts. Jetzt muss ich mich entscheiden, nehme ich die Tastatur oder dieses andere Programm. Mit dem anderen Programm habe ich noch mehr vor, also habe ich gesagt, okay, also ich nehme dann wieder das Gboard, widerwillig, ja. Aber ja, was soll man machen? Ne? Seht ihr, also manchmal ist es gar nicht so einfach, auch wenn es viele verschiedene Alternativen gibt, ja, muss man sagen, ist es manchmal nicht ganz einfach, von diesen, naja, sagen wir mal, ich bleibe bei neutral, von diesen Google Apps wegzukommen, weil eben da manchmal Schwierigkeiten in der Kompatibilität zu anderer Software dann eben entstehen kann, ja. Nun denn, aber Gboard hat jetzt noch mehr Sprachen gebracht, ja. Wieder sind 50 neue Sprachen hinzugekommen, also ganz ehrlich, Sprachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Hat ihr schon mal was von Guyari oder Guichari gehört? Oder Limbu? Ich kenne Limbo, aber nicht Limbu. Lumien oder Songe? Yep. Nee, ich gebe es auf. Also, ist okay. Ist schön. Ist ganz toll, dass das Google macht. Nur, ich bin dafür, dass die einfach erstmal Deutsch richtig integrieren. Ja, also voll funktionsfähig integrieren. Ja, so dass es nicht immer wieder zu unglaublich verrückten, sinnlosen Satzkonstellationen und Wortvorschläge kommen und ganz einfach ihre, ich habe fast schon wieder einen Kraftausdruck gebracht, einfach ihre schöne KI sich nehmen und einfach in Produkte reinhauen, die nicht produktiv eingesetzt werden und vielleicht das Gboard wieder so machen, wie es früher mal war, nämlich da, wo es funktioniert hat, ohne KI. Ja, und da hat alles wunderbar geklappt. Ja, ich möchte es jetzt nicht noch zum tausendsten Mal sagen, aber es ist schon ziemlich frustrierend, wenn man immer ähnliche Sachen schreibt und immer bekommt man wieder sinnlose Dinge vorgeschlagen, die einfach fernab von dem sind, was Google eigentlich einem verspricht, nämlich eine vernünftige Worterkennung. Ja, okay, also deswegen, gut. Muss ich jetzt erstmal ruhig sein, ne, weil ich musste jetzt Gboard ja wieder nehmen, aber okay, zufrieden bin ich nicht. Google Apps von Apple zeitweise gebannt. Ja. Ja. Also, ganz ehrlich, also ich würde ja auch bannen mittlerweile. Ja. Also, naja, zumindest teilweise. Aber bei Apple ist es natürlich was Besonderes. Die haben nämlich das aus, ja, sie sind ja ziemlich, na, sagen wir mal, bedeckt, wenn, warum eine App rausfliegt und so weiter. Aber es ist so, dass Apple einige Apps rausgeschmissen hat aus dem App Store, genauso wie auch die Facebook-App. Ja, und offenbar gab es da Verletzungen von den Privacy Rules von Google. Ich weiß nicht, was daran jetzt wirklich schlimm ist, Fakt ist, oder was da jetzt nur wieder eine wirksame PR-Aktion ist. Ja, man muss auch bedenken, für Apple hat das auch durchaus positive Auswirkungen, wenn die das machen, denn dann zeigen die, ja hier, ne, bei Apple, wir schützen euch vor Firmen wie Google. Ja, und das ist ja bei manchen ist das ja richtig positiv. Ne? Ich meine, das ist schon, also, dann tut man den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Ja? Und der Belzebub ist ja so viel cooler. Ja? Ja, der schützt mich vom Teufel. Ja? ja, okay. Ist halt mal skurril, die Welt, ne? Sieht man ja auch immer wieder. Wir lassen uns ja auch immer wieder schützen durch einige, ja, wo ich denke, also wenn man solche Freunde hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Ähnlich ist es da wohl hier auch. Aber wie auch immer, ja, mittlerweile muss ich sagen, schenken die zwei sich sowieso nichts mehr. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, was da der Hintergrund war, ob das jetzt PR-Gag war oder nicht. Auf jeden Fall hat Google einen Verstoß gegen seine Richtlinien gesehen und hat eben etliche Google-Apps herausgenommen. Es waren wohl diese sogenannten sogenannte G-Bus-App für so ein interner Channel für Daten, die eben Google Apps brauchen, wie zum Beispiel Maps, Hangouts, Gmail und so weiter. Ne? Und was Hangouts gibt's noch auf Apple? Ach Gott, ne. Okay, und so hat man dann eben reagiert und ja. Gut, mittlerweile sollen die Apps auch, wenn ich das richtig gesehen habe, wieder zurück sein. Zumindest teilweise. Es gibt noch eine andere Geschichte, nämlich eben Zugang zu diesen speziellen, ich möchte es mal so sagen, Channel, ja, das Google ermöglicht, quasi selbstständig Apps zu veröffentlichen. Das soll wohl jetzt gecancelt sein. Das heißt, jetzt laufen die Validierungsprozesse so wie bei jeder anderen Firma auch. Das heißt, Apple reicht eine App ein, die wird geprüft und irgendwann wird sie mal freigegeben. Damit ist es natürlich eine Sache, wo auch hier wieder Apple natürlich eingreifen kann und kann es oftmals so darstellen, als ob eben Google ja zu langsam ist oder sonstiges. Naja, lassen wir es mal. Das führt zu nichts. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Es wird schwierig. Dr. Mario soll jetzt bald offiziell kommen. Von Nintendo, ja, ihr kennt, vielleicht kennt ihr das noch, Dr. Mario, ja, das war mal, ich glaube, auf N64 war das, ich glaube, das war schon vor N64, war das ein Riesenhit mal, ne? Die ist schon faszinierend, zu welcher Zeit, wie früh die solche Spiele gemacht haben, und dieses Spielprinzip ist dann irgendwie in leicht veränderter Art, ja, abgewandelt, aufgetaucht und hat dann letztendlich auch im Mobilbereich zu diesem same, wie heißt das so, dieses same Teil App Store, also das heißt, wo immer, wenn dann so drei oder vier in einer Reihe sind, sind die dann weg und so, ne? Diese Apps, die sprießen ja aus dem Boden bis heute noch, ja, und jetzt kommt das Original auf Android. Ja, und zwar global, weltweit, und das soll diesen Sommer erfolgen. Wahnsinn. Und soll auch ein Free-to-Play-Game sein, oder zumindest mal Free-to-Download und In-App-Purchases haben. Dieses Franchise könnte sehr, sehr interessant sein, Dr. Mario World und ein weiteres Nintendo-Spiel eben. Also nicht schlecht. Und jetzt haltet euch fest, die bringen das Spiel weltweit in Partnerschaft mit Line raus. Genau, die Line Corporation aus Tokio, die auch für den Line Messenger verantwortlich ist, die bringt diese App zusammen mit Nintendo auf den Markt. Und was das im Einzelnen konkret bedeutet, weiß ich nicht. Möglicherweise gibt es da auch eine Schnittstelle, um mit anderen Line-Usern zu spielen. Das wäre nicht abwegig, denn es gibt etliche Spiele von Line, von der Line Corporation, die genauso funktionieren, mit denen ihr quasi spielen könnt mit euren Kontakten in Line. Ja. Gar nicht schlecht. Und es freut mich, dass so eine Firma wie Line da mit Nintendo jetzt eben zusammenarbeitet, um dieses Game auf den Markt zu bringen. Ob das Game Dr. Mario dann einschlägt, das kann ich nicht sagen, denn wie gesagt, es gibt ja schon so viele Games, die in dieses Genre reinhauen. Ich hoffe, die haben sich was Besonderes eben dafür ausgedacht, weil alleine, dass das Dr. Mario jetzt von Nintendo ist, weiß ich nicht, ob das reicht bei der riesigen Anzahl von solchen Puzzle-Games. Ja. Und von daher denke ich, dass das vielleicht was Neues, was Besonderes hier eben noch sein muss. Vielleicht noch zusätzlich zu dem Besonderen, was eben vielleicht eine Line-Integration bietet. Ja. Irgendeine Killer-Funktion oder sowas. Ja. Genau. Aber trotzdem schön, dass ein neues Nintendo-Game eben auch umgesetzt wird. So, die komplette Samsung Galaxy S10 Reihe ist jetzt ebenfalls geleakt. Ich lasse den Link mal drin. Könnt ihr das mal sehen? Ich habe letzte Woche ja schon einiges darüber gesagt und vorletzte Woche glaube ich schon mal. Deswegen hier nur mal kurz, es gibt ein Gerät, oder diese Geräte sind mit diesen Punch-Holes, einmal ein kleines Punch-Hole, da gibt es noch eine Version mit einem größeren Punch-Hole, da kann man schon gar nicht mal Punch-Hole sagen, das ist eigentlich so ein Viereck, ja, oder sowas im Display drin, haben auch eine Triple-Kamera, wenn ich das richtig sehe. Also eine Version Dual-Kamera, eine Version Triple-Kamera. Und es gibt drei Versionen davon. Das Galaxy S10, das S10 Plus und es soll, glaube ich, auch noch ein S10e geben. Genau. Also könnt ihr mal gucken. Viel erwarten dürft ihr nicht. Mit dem kleinen Punch-Hole, das Display gefällt mir von vorne mal richtig gut. Das sieht jetzt richtig modern aus. Das tut gut, dass Samsung da ein modernes Design jetzt genommen hat. Bei diesem anderen mit dem etwas größeren, wie gesagt, Punch-Hole kann man da nicht mehr sagen. Das sieht mir ein bisschen zu groß aus. Und weiß ich nicht, ob da dann dieses Loch im Display für so ein großes Stück da geeignet ist. Da wäre vielleicht eher ein Notch besser gewesen. Ja. Okay, Google sperrt 29 Foto-Apps, die Bilder und mehr klauen. Tja, was Apple kann Google natürlich auch. Wobei ich glaube, dass das hier bei Google doch schon gerechtfertigter ist. Wobei kann auch sein, dass es bei Apple gerechtfertigt ist. Mittlerweile, wie gesagt, also... Ne? Jedenfalls geht es hier drum um etliche Foto-Apps. Es wird da zwar im Artikel gesagt, diese Beauty-Camera-Apps und Leute, die noch nicht mal sich die Mühe gemacht haben, einen Artikel komplett zu lesen, schreiben dann auch entsprechend in den Kommentaren. Ich meine, manchmal frage ich mich erst, ob die Leute überhaupt noch irgendetwas komplett lesen, wenn da einer schreibt, das ja trifft ja nur die Dummköpfe, die sich ständig selbst nackt oder leicht bekleidet fotografieren. Okay, da kann ich nur sagen, eine Runde Mitleid für den Kommentator, denn so ganz kapiert hat er nicht, worum es geht. Vor allem, weil dort nämlich eben nicht nur Beauty-Cam-Apps drin sind, ja, und Selfie-Kameras, sondern zum Beispiel so Sachen wie Art Editor oder Foto Editor oder Wallpapers HD. Ja, richtig. Das von Nuclear, ja, also com.wallpapers.nuclear.hd. Diese App ist ebenfalls davon betroffen. Oder Fill Art Foto Editor, Art Flip Foto Editing, Art Filter, Cartoon Art Foto und so weiter. Also nicht nur die Beauty Apps. Allerdings ist das einer der meist installierten App. Pro Kamera Beauty, Cartoon Art Foto und Emoji Kamera, die beiden haben jeweils mehr als 1 Million Installs und die sind tatsächlich davon betroffen. Also Leute, passt auf, das ist nicht ganz so ohne. Ich will zwar jetzt hier keine Panik schüren, ihr wisst, meine Einstellung ist oft so und das ist auch zu 99% richtig immer der Fall, ja, dass eben hier viel zu stark übertrieben wird bei solchen Sachen. Und auch hier muss man sagen, Vorsicht, das ist ein Security Intelligence Blog. Ja, Security News Direct from Threat Defense Experts. Ja, genau, weil die ja total unabhängig sind. Ne? Und deswegen muss man jetzt nicht gleich in Panik ausbrechen. Aber es ist so, dass da tatsächlich ein paar recht fragwürdige Dinger drin sind, wo man durchaus sagen kann, okay, also da müssen wir jetzt sofort die App löschen und hoffen, dass noch nichts passiert ist. Denn dort gibt es nicht nur Fullscreen Werbung für Betrugsseiten und auch für pornografischen Inhalt, ja, sondern auch, dass einige Apps davon tatsächlich die Bilder von eurem Gerät weiterleitet. Die klauen eure Bilder. Ja? Und nicht nur das, sondern es werden auch User weitergeleitet auf Phishing-Websites, wo dann eben eure persönlichen Daten, zum Beispiel Passwörter oder so, versucht wird, abgezogen zu werden. Also Vorsicht, wenn ihr euch in einer App irgendwo einwählen wollt, dann könnte das auch möglicherweise eine Phishing-App sein, wenn diese auf dieser Liste von der App, von diesen Apps steht. Deswegen lasse ich auch den Link drin. Da müsst ihr dann aufpassen. Das ist nicht mehr ganz so ohne. Ja, und da besteht dann wirklich Grund zur Besorgnis. Inwiefern und wie oft dies dann tatsächlich schon in der Praxis genutzt wurde, das weiß man ja nicht. Jedenfalls scheint das hier mehr als nur eine rein theoretische Bedrohung zu sein. Und Google hat entsprechend auch deswegen reagiert und diesen 29 Apps vom App Store verbannt. Falls die von eurem Handy noch nicht automatisch deinstalliert wurden, schmeißt die sofort runter. Ja, und ja, ich weiß nicht, was man da machen sollte. Zur Sicherheit vielleicht, wenn ihr euch mit dieser App mit irgendeinem Dienst angeblich oder auch tatsächlich verbunden habt, ändert die Passwörter von diesen Diensten. Sonst können die eventuell die Passwörter von euren Diensten eben haben. Das wäre äußerst übel. Wenn sie eure Fotos runtergeladen haben, dann ja, hoffe ich, dass nichts Schlimmes drauf war auf eurem Smartphone. Sollte man eh nicht machen. Googles Picasa API ist weg. Ja, und damit auch viele Apps. Genau, die Picasa API ist eingestellt worden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum einige Apps, die ihr möglicherweise habt, nicht mehr funktionieren. Bei mir war es die Bloggeroid App. Geht einfach nicht mehr. Ich habe den Entwickler angeschrieben und er machte auch klar, ähnlich wie der Entwickler von Andropen. Ja, zu dem Entwickler komme ich übrigens auch noch, dass es hier wohl keine schnelle Lösung gibt. Und er hat mir auch klipp und klar empfohlen, also ich soll lieber mit Mail to Blogger, also bloggen, ja, das geht. Ja, also ich kann eine Mail schicken an eine Mailadresse, die könnt ihr selbst festlegen. Und dann wird der Artikel veröffentlicht in eurem Blog. Hat zwar dann weniger Gestaltungsmöglichkeiten, aber es geht zumindest. Und damit ja, ist es noch möglich, dass diese App in absehbarer Zeit gepatcht wird, sodass sie wieder funktioniert, ist wohl nicht mehr damit zu rechnen. Das hatte der Entwickler eigentlich ziemlich deutlich gemacht. Und ich glaube, mittlerweile geben die Entwickler einfach auf, weil Google wild um sich schießt und tja. Ich weiß auch nicht, ich bin auf der einen Seite, ja, ich war die ganze Zeit, war es immer so, dass die Entwickler die Bösen waren, meiner Meinung nach, und Google die Guten. Immer hat Google gesagt, hier, ne, das musst du so und so machen, ja, und die Entwickler hatten gesagt, nö, machen wir nicht, wir machen das so, wie wir das wollen. Okay, gut, könnt ihr machen, aber dann laufen halt eure Programme eben nicht richtig auf Android, ja. Bei jeder kleinen Änderung funktioniert nichts mehr. Aber jetzt ist das Problem anders. Die Entwickler, die genau diese APIs und diese Mechanismen und Programmierrichtlinien umgesetzt haben, die Google gefordert hat, die sind jetzt andauernd davon betroffen, dass die nicht mehr richtig funktionieren. Und hier ist ganz klar dann Google der Bösewicht. Denn Google ändert hier seine eigenen APIs, so dass die Programme nicht mehr funktionieren. Ja. In diesem Falle kann man natürlich klar sagen, die Entwickler hätten frühzeitig das ernst nehmen müssen und auch die Picasa API aus ihrem Programm ersetzen durch die Google Photos API. Die gibt es schon Ewigkeiten. Ja? Aber offenbar, aus was für Gründen auch immer, ich weiß da nicht die Hintergründe, ja, vielleicht sind das lizenzrechtliche Hintergründe, vielleicht sind das geldliche Hintergründe, ich weiß es nicht genau, finanzielle, denn nur wenige Entwickler scheinen daran zum Beispiel interessiert zu sein, die Google Photos API zu integrieren. Die wollen das offenbar nicht. Also funktionieren solche Programme nicht, die eben auf eure Bilder zugreifen. Und damit sind viele Apps betroffen. Und wie gesagt, bei mir ist es Blogaroid. Ganz einfach, der hat natürlich diese API genutzt, um ein Bild, das ich angehangen habe, hochzuladen und dann das Blogposting zu machen und das Bild automatisch zu verlinken. So ist es okay, so wird es gemacht. Und genau das geht jetzt eben nicht mehr. Tja, was soll man tun? Ich weiß es nicht, die Entwickler wissen es nicht und deswegen wird es wohl hier so weitergehen mit dem App-Sterben. Das nächste wird im April passieren, spätestens im April. Jetzt geht es aber auch schon los im Februar. Ja, habe ich ja auch in der Rios-Wochensicht schon gesagt. Ab 4. Februar sind eure Bilder bei Google Plus weg. Das heißt, ab heute fängt Google an, eure Bilder bei Google Plus zu löschen. Wenn ihr das vorher also nicht in Google Fotos übertragen habt, sind die jetzt weg. Oder zumindest, wenn ihr Pech habt, sind sie schon weg. Ansonsten vielleicht noch ein paar Tage und dann sind sie weg. Am 1. April ist ja dann alles weg vom Fenster, Google Plus. Ne? Auch eure Postings. Übrigens, ab heute auch eure Kommentare, die ihr in Blogs und so weiter gemacht habt, auf blogger.com beispielsweise, wo die Google Plus Blog Kommentarintegrierung ja mal eine große Sache war. Eine Zeit lang hatte ich das ja auch gemacht. Ja. Und dann, also diese Kommentare werden auch alle gelöscht von Google ersatzlos. Ja, ganz klar. Und ab 1. April dann auch eure Postings und alle Beiträge auf Google Plus, alles wird ersatzlos gelöscht. Da wird das nächste wieder anfangen. Die viele Programme, die jetzt hier zum Beispiel ein Google Plus Login benutzt haben oder Websites, die werden nicht mehr funktionieren. Das ist jetzt vorbei. Also ab heute, ja, fängt es an. Sukzessive werden diese Logseiten eingestellt. Einige steht in der Rundmail von Google, einige Seiten werden weiterhin verfügbar sein, die haben dann einen Google-Login-Button, also kein Google Plus, sondern ein Google-Login-Button. Einige davon. Aber das liest sich so, als ob die meisten anderen eben nicht mehr erreichbar sind. Und wenn ich mal geguckt habe, also gestern noch, oder vorgestern, etliche Seiten mit Google Plus-Kommentaren, Google Plus-Logins und so weiter und so weiter. Und bis heute nichts geäußert zu dem Thema. Kein Ersatz. Ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt morgen? Wie kann ich mich morgen einloggen bei Seite XY? Fragen über Fragen. Und Antworten gibt es keine. Was ist jetzt los? Sind jetzt meine Accounts auch weg bei diesen Firmen? Das wäre äußerst übel. Also ist schon eine ziemliche Geschichte und so schnell wird das auch nicht mehr gut werden. So, jetzt komme ich mal zu den Community-Sachen. Da nehme ich mir jetzt mal das Handy und öffne Line und lese da ganz einfach mal ganz ungebunden, locker, flockig mal was vor. Wo hatten wir das denn? Ich kann gar nicht alles hier ansprechen, gepostet wurde. Es war wirklich sehr, sehr viel. Es freut mich auch sehr, dass es so aktiv ist. Dort auf Line, Wahnsinn. Es geht zunächst mal um Geräte, die jetzt vom Preis her, das Pixel 3 im Sonderangebot bei einem Elektro-Discounter, kostet 599 Euro, UVP waren 849 und das HonorView 20 kostet 569. Und der Fahrenheit schreibt, das Pixel liegt wohl wie Blei im Regal. Kein Wunder bei der Konkurrenz. Ja, das sehe ich auch so. Aber selbst für den Preis würde ich nicht kaufen. Selbst wenn der gleiche Preis hätte wie das HonorView 20, würde ich noch nicht mal im Traum daran denken, mir das Gerät zu kaufen, weil das HonorView 20 um Längen besser ist. Also das ist einfach, naja, okay. Dann gab es eine größere Geschichte mit YouTube Music. Ja, ich war ja einer der ersten hier, die auf YouTube Music umgestellt sind, so wie ich das generell immer mache. Ja, also wenn neue Dienste kommen, ist das der Dienst, mit dem ich gehe. Das habe ich auch bei Hangouts gemacht, mit Elo und so weiter, aber manchmal und bei Google immer öfter. ist das eben auch ein Reinfall, ganz klar. Aber grundsätzlich ist bei mir mal alles Neue gut, solange bis es bewiesen ist, dass es schlecht ist. Und bei YouTube Music ist es bei mir jetzt bewiesen, dass es schlecht ist, denn es fehlen bis dato grundlegende Funktionen. Ja. Der Alexander hat im Prinzip gefragt, was fehlt dir denn an YouTube Music, und da ist natürlich einiges, eine vernünftige Playlisten fehlen, eine Oberfläche, die auf Musik ausgelegt ist, nicht auf Musikvideos. Ja, ich meine, das soll ja irgendwann Google Play ersetzen. Ich glaube, Ende 2019 soll Google Play Music wohl abgeschaltet werden. Wenn die das wirklich machen, also das ist eine Katastrophe. Ja? Dann getrennte Playlisten für YouTube und YouTube Music, das war schon mal im Gespräch. Allerdings ist es bis jetzt noch nicht umgesetzt worden. Ja, also auch hier ein Versprechen, das nicht eingelöst wurde. Ob das dann irgendwann kommt, Leute, ich habe jetzt so lange rumgemacht, es ist vorbei. Ich habe das YouTube Premium Abo jetzt auch deswegen gekündigt und bin jetzt vorübergehend erstmal zu Amazon Music gegangen. Da gibt es natürlich ein paar Probleme mit der Titelzahl. Die ist mir wesentlich zu gering, ja, also vor allem im Bereich J-Pop, aber dafür, dass was eben dort auffindbar ist, ist eben auch gut auffindbar. Und damit war es das dann auch. Ja. Ich habe keine Lust mehr, auf alte Dienste wieder zurückzuschwenken. Ich gehe jetzt nicht mehr auf Google Play Music. Tut mir leid, das ist ein Dienst, der ist jetzt schon wieder mit einem Kreuz hinten dran versehen. Da gehe ich nicht nochmal hin. Und deswegen gebe ich Google kein Geld mehr. Ja. Dann gehe ich lieber, wenn ich merke, okay, also jetzt, es geht gar nicht mit Amazon Music. Bisher geht's ja. Aber wenn es gar nicht mehr geht, dann wechsle ich eben zu Spotify, aber auf YouTube Music oder auf Google Play Music gehe ich garantiert nicht mehr zurück. Ja. Ja, im Moment tauchen dann eben auch Playlisten eben auch bei YouTube auf, was zum totalen Chaos führt. Schwarzer Hintergrund geht bei mir gar nicht, weder in der Web-Oberfläche noch in der Android-App. Sowas ist nicht drin bei mir. Ja, es ist eine Katastrophe. Musik-Uploads mit umfangreichen Editierungsfunktionen für den AD3-Text, ganz klar, um eben die Funktion auch zu ersetzen, die in Google Play Music vorhanden ist. Ja? Das soll ja Google Play Music ersetzen am Jahresende. Einfache und freie Sortierung der Songs in App und Web, auch das ist wichtig. Ja? Und ganz, ganz wichtig, das dauernde Verschwinden von Tracks, von Songs, von Liedern muss unbedingt geändert werden. Ich kann ja verstehen, okay, wenn das eben YouTube Music ist und da wird mal wieder einer wegen einem Copyright Strike gechust, ja, oder jemand stellt das Video privat oder macht das oder sell oder jenes damit. Okay, dann kann ich natürlich sagen, na, das ist der Grund. Aber wenn ich, und das darf eben nicht passieren bei einem Bezahldienst, wenn ich eine Playlist habe, die ich mir in mühevoller Kleinarbeit, und das dauert bei mir wirklich lange, ja, Stunden, Tage zusammenstelle, und jeden Tag, wenn ich mich einlogge, fehlt irgendein anderer Song aus dieser Playlist, wo dann steht deleted, ja, oder private, oder ist zwar noch in der Liste, aber nicht mehr anklickbar. Ja, und irgendwann wird es dann geändert, mal dein Status. Das darf nicht sein bei einem Bezahldienst. Dann dürfen die eben solche Videos, die so leicht und schnell davon betroffen werden können, auch nicht in die offizielle Musikliste eingefügt werden für YouTube Music. Ja, das geht so nicht, Leute. Oder die müssen das anders irgendwie bereitstellen für die Premium-Kunden, also das heißt für die YouTube-Premium-Kunden, die eben dafür bezahlen, dass solche Songs nicht einfach verschwinden, selbst wenn der Nutzer die löscht. Ja, weil so geht es nicht. Ja, dafür bezahle ich keine Kohle. Ich will eine konsistente, sichere Playlist haben, und ich weiß noch, wie man sich aufgeregt hat, weil man vielleicht bei Amazon war da mal was, ja, ein Kindle-Buch, da haben die sich ein Buch gekauft und dann war von zigtausenden, x-tausenden Büchern, ja, passiert ein Buch, wo irgendwelche lizenzrechtlichen Probleme war, und dann wurde das quasi rausgenommen aus dem Store. Was war das für ein Aufschrei, ja? Ja, das ist ja unglaublich. Jetzt kann man nie mehr sicher sein, dass das, was wir in unserer Bibliothek haben, dass es morgen auch noch drin ist und so weiter. Es ist einmal passiert. Ja, und bei YouTube Music passiert es einmal am Tag in meinen Playlisten, Minimum. Das geht gar nicht. Also es ist gar nichts. Das ist kein Dienst, das ist eine Katastrophe. Und, naja, okay, ich hab ja gesagt, also es ist mir Schnurz, warum ein Song gelöscht wird. Es darf nicht passieren, wenn man dafür Kohle zahlt. Ne? So. Und noch so viele andere Kleinigkeiten. Ja. Insgesamt gesehen ist es eben nicht okay. Gut, da haben wir uns so ein bisschen lustig gemacht über Tappy. Ne? Das wird ja Huawei vorgeworfen, der Telekom-Roboter Tappy, ne? Der dort angeblich geklaut wurde von Huawei. Ne? Das ist ehrlich ein ganz modernes Stück Technik. Ja, das ist natürlich das schlimmste Technik-Klau der letzten Jahrzehnte. Das ist unfassbar. Ne? Da muss die USA jetzt Stärke zeigen. Ja, muss alle Geschütze auffahren. Ja, und Handelskrieg und alles Mögliche. Na, alles mindestens das. Ja, ihr merkt also die Ironie hoffentlich in meiner Stimme. Ne? Und na, dann hat der Andi noch ein schönes Video gepostet von Tappy the Robot. Ja, genau. Sehr schön. dann ein paar Lobeshymnen auch für das Honor View 20. Gute Tests und so weiter. Richtig gut. Und dann, ja, war das noch mit dem Benji Dream Girls Band Party. Das habe ich ja jetzt auf YouTube auch eingestellt, damit ihr das auch noch so sehen könnt. Dann war das, Moment hier, was war noch? Ach ja, genau, wir sind dann noch darauf gekommen. Und zwar gab es da eine Seite, die hier sich einsetzt, dass Android-Hersteller nicht die Apps so schnell löschen oder schließen. Andy hat das gepostet. Fand ich gut. Leider muss ich ganz ehrlich sagen, die so nobel die Motive auch sind bei dieser Seite, so falsch sind die Daten, die diese Seite hat. Und das finde ich leider sehr, sehr gefährlich, weil sie nämlich die tatsächlichen Probleme, die momentan seit eigentlich nur kurzer Zeit sich manifestieren, also seit Oreo, komplett außer Acht lässt. Also hier wird immer noch Google als Heilsbringer dargestellt mit dem Stock Android und Huawei sind die Bösen. Also mittlerweile ist es wirklich so, also umgekehrt. Also Huawei ist im Vergleich zu dem, was Google momentan mit seinen für Low-End, für Gigabyte-Phones, ja, optimierten Android macht, zumindest hier auf dem Pixel, ist unglaublich. Das ist eine Frechheit. Da ist Huawei noch Gold dagegen, weil da kann man wenigstens noch manuell, in den meisten Fällen manuell eingreifen und kann das Schließen der App verhindern. Da hat man hier beim Pixel kaum noch Möglichkeiten. Die Einstellungen funktionieren gar nicht, die man dort auswählen kann. Man kann zwar sagen, okay, diese App soll nicht optimiert werden, was immer das auch heißt, ja, bringt aber nichts, wenn der zugehörige Android-Service optimiert wird und es keine Möglichkeit gibt, diesen Service ebenfalls von der Optimierung auszunehmen. Dann kommen nämlich trotzdem keine Messages mehr an. Ja, und somit habe ich hier jetzt, also früher war das mal so schön auf Android, eine Echtzeit-Benachrichtigung, ja, mittlerweile ist das ein Trauerspiel, lächerlich ist das, dass manche Nachrichten nach einer halben Stunde, manchmal sogar nach einer Stunde Verzögerung erst eintreffen, ja. Ich bin zum Anfang der Smartphones noch, ja. Selbst da war es noch besser von der Verlässlichkeit. Es ist unfassbar. Also für mich ist das nichts mehr als Stock Android, wirklich. Also schlimmer als Stock Android gibt es nichts mehr momentan, was das zwangsweise Beenden von Apps hier betrifft. Ja. Und von daher hat sich auch die Einstellung gegenüber diesen Systemen wie eben Huawei mit dem EMUI und Oxygen OS bei OnePlus und auch sogar bei Samsung hat sich da also meine Beziehung da durchaus geändert, ja, weil Google sukzessive Stock Android kaputt macht. Und das wird eben auf dieser Webseite noch nicht reflektiert. Ja. Ihr kennt mich ja schon, ne? So, ich reagiere manchmal auf manche Sachen, ne, habe ich da so, so ein paar Trigger. Ne? Und da reagiere ich dann halt auch entsprechend drauf. Dürfte nicht sauer sein, ist halt so bei mir. Ja? Weil der Andi hat dann noch gepostet hier, so in Anführungszeichen so als Beweis, ne, dass da ja was dran sein muss. Ein Entwickler hat da die Seite verlinkt, um jemand, der sich darüber beschwert hat, dass die App beendet wird, ja, hat der Entwickler einfach diese Webseite da verlinkt. Ja, wisst ihr, wenn irgendein Entwickler eine Seite verlinkt, weil er zu faul ist, seine App funktionsfähig zu machen, dann interessiert mich das keinen Millimeter. Die Entwickler sind keine Götter. Das sind ganz normale Menschen, die versuchen, die Probleme auf andere abzuwälzen. Ja, das haben sie schon früher gemacht. Im Moment allerdings muss ich ganz klar sagen, das habe ich ja eben auch schon angedeutet bei der anderen Geschichte mit den APIs, früher war das eine klare Sache für mich. Also ein Entwickler, wo gesagt hat, ja, also dass die App nicht läuft, das liegt nicht an mir, sondern das liegt an Google. Dann sage ich, Moment mal, Entschuldigung, das Betriebssystem kommt von Google, ja, und dann musst du gucken, dass deine App darauf läuft. Da musst du die offiziellen APIs und so weiter nutzen und die Programmierrichtlinien einhalten und nicht irgendeine App billig zusammenklatschen und die dann irgendwie in den Play Store stellen und sich dann nicht mehr drum kümmern. Ja? Sondern dann muss man auch eben für Android programmieren. Ja? Aber das kann man eben ja heutzutage nicht mehr sagen. Ja? Weil macht man das heute? Dann hat man ja genau diese Probleme auch. Nur hier in diesem Fall, wie gesagt, da kann der Entwickler noch tausendmal auf diese Seite verlinken. Das löst das Problem nicht. Weil das Problem ist in diesem Fall eben nicht ein einzelner Hersteller mehr, sondern eben Google an sich. Ja. Und leider ist es eben auf dieser Website, dass Google noch hier als Paulus eingetragen ist, so wie es früher mal war, aber eben schon längst der Saulus ist. Ja. Und dem muss man halt auch Rechnung tragen. Deswegen finde ich so eine Fehlinformation, wie die von dieser Seite das machen, eigentlich noch kontraproduktiv, denn das gibt Google eben freie Fahrt für weiter das eigene Betriebssystem Android kaputt zu machen. Ja. Und ich bin so sauer, wirklich. Digital Wellbeing ist bei mir eine andere Umschreibung, wie wir sorgen dafür, dass ihr eure Nachrichten nicht mehr dann bekommt, wenn ihr sie haben wollt. Ja. Und nicht nur das. Es ist jede Menge, wie gesagt, die Apps, die abgeschossen werden im Hintergrund. Es ist mir unbegreiflich, warum das getan wird. Selbst wenn ein 4 GB Gerät, wie hier dieses Pixel eben noch nicht ausgereizt ist, selbst dann werden die Apps schon abgeschossen. Ja. Aber dass überhaupt so eine starke Optimierung für Geräte mit 4 GB stattfindet, nur weil Google kein vernünftiges Handy mehr im Angebot hat, mit richtig Speicher drin, ja, und nicht wie vor 2 Jahren zu erwarten war, dann muss ich sagen, dann hat eben Google ein massives Problem für High-End-User. Dann sind High-End-User bei Stock Android nicht mehr willkommen, offenbar. Okay, dann komme ich jetzt auch noch zur App der Woche. Und zwar ist es da Screen Crop geworden. Ihr habt vielleicht schon das hin und wieder mal so ein Screenshot gemacht. Klar, wer macht das nicht? Ne? Das Problem ist, dass man immer nur so einen ganzen Screen eben crappen kann. Manchmal ist es einfach nur nervig, weil es eben doof ist, dass oben die Zeilen sind und unten ja diese dummen Bedienungsknöpfe, die man jetzt nun wirklich nicht in einem Screenshot braucht. Manchmal ist es aber auch ärgerlich, weil erstmal zum Beispiel möglicherweise wichtige, brisante, persönliche Daten mitgecrappt werden und abgelegt werden. Ja. Und das bringt manchmal doch ein klein wenig, sagen wir mal, Bedenken mit sich. Hier ist es zumindest mal so, dass man mit so einem Quick-Tile, nennt sich das, also so ein Button quasi in den Schnelleinstellungen vom Android-Gerät, eine Funktion aufrufen kann, wo man nur einen bestimmten Bereich des Bildschirms ausschneiden kann. So wie man zum Beispiel am Computer gewöhnt ist, ja. Man ruft die Funktion auf und dann kann man hier einen Rahmen ziehen und nur das, was in diesem Rahmen ist, wird dann abgespeichert. Ja. Das ist eine gute Sache. Man spart sich dann auch Arbeit damit, weil wenn man zum Beispiel nur einen bestimmten Bereich haben möchte vom Display, dann muss man eben erst einen Screenshot abspeichern, dann editieren, zurechtschneiden, abspeichern, was natürlich auch wieder Qualitätsverlust mit sich bringt, ist ja klar. Ja, ist ja zweimal kodiert worden dann. Und dann ist es natürlich nicht sehr komfortabel und braucht auch jede Menge Zeit wiederum. Und da setzt eben diese App an. Einfach aufrufen, Ausschnitt festlegen und dann wird nur dieser Ausschnitt abgespeichert. Oder ihr könnt diesen Ausschnitt auch direkt teilen mit den entsprechenden Programmen, die das zulassen und auf einem Gerät installiert ist. Also dann eben aufgerufen werden für alles Mögliche. Zum Beispiel auch für in Line was zu posten. Ja? Einfach Screenshot, zack, auswählen und zack, schon ist es passiert. Ist doch gar nicht so schlecht und ist aus Moment mal, dass ich nichts Falsches erzähle. Ja, doch genau, ist aus Bielefeld, die App tatsächlich, ja, aus Bielefeld. Und ist sehr, sehr schlank, hat unter einem Megabyte, ja, und das vermisst man heutzutage doch, oder? Heute ist ja alles aufgebläht ohne Ende. Ist keine kostenlose App. Die App kostet 89 Cent. Aber ich glaube, wer öfters Screenshots macht und sich ständig darüber geärgert hat, dass er dann danach nochmal den Screenshot bearbeiten muss oder eben nur einen kleinen Teil vom Screen haben will und nicht den ganzen Screen abfotografieren, der wird es sehr, sehr nützlich finden. Und ich denke, da sind 89 Cent doch gar nicht so viel. Screen Crop Quick Settings Teil nennt sich das Ganze. Für 89 Cent im Play Store. Link findet ihr in der Beschreibung. Und damit sind wir auch am Ende vom Uncast für diese Woche. Die heute oft erwähnten Links und Beschreibungen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com oder auch auf YouTube. Dort könnt ihr auch Kommentare hinterlassen oder ihr kommt in die ziemlich coole, bevölkerte Community auf Line. Link findet ihr ebenfalls in Form eines QR-Codes, den ihr einfach mit der Line-App abscannen könnt und schon seid ihr Mitglied in der Line Netcast Community. Yeah! Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Kunden Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!